Aufgabe 3.3D. Herr Salzmann und Herr Weber reden über ihre Familien. Hören Sie sich das Gespräch an. Und haben Sie auch Familie, Herr Weber? Ja. Darf ich Ihnen ein paar Fotos zeigen? Gern. Hier, das sind meine Kinder, Matthias und Claudia. Wie nett. Wie alt sind Sie denn? Matthias ist jetzt 10 und Claudia ist 12 Jahre alt. Und das ist meine Frau, Barbara. Sie arbeitet im Krankenhaus. Sie ist Krankenschwester. Sehr nett. Ich müsste auch irgendwo ein Familienfoto haben. Ja, da ist es. Das bin ich und der da, das ist mein Sohn, Thomas. Ah ja, wie alt ist er? Er wird bald 18 und geht noch zur Schule. Nächstes Jahr macht er die Matura. Und wer sind die anderen? Das ist meine Schwester Sonja mit ihrem Mann und das ist mein Bruder Johann mit seiner Frau. Mein Schwager Toni arbeitet übrigens auch bei Bühler. Vielleicht lernen Sie ihn noch kennen. Und wer ist der Kleine da? Das ist mein Neffe Stefan, der Sohn meiner Schwester Sonja. Mein Bruder und seine Frau haben noch keine Kinder. Und Ihre Frau? Meine Ex-Frau ist nicht dabei. Ich bin seit 2 Jahren geschieden und erziehe meinen Sohn alleine. Ach so, und das tut mir leid. Naja, das passiert heutzutage so oft.